Erster, ihr sollt diese Regeln halten. Ihr seid in dem Land. Jahwe, euer Gott, gibt euch das Land. Haltet die Regeln immer, solange ihr lebt. Zweiter, ihr sollt alle Orte zerstören. Dort haben andere Völker ihre Götter verehrt. Diese Orte sind auf Bergen, Hügeln und unter Bäumen. Dritter, macht ihre Altäre kaputt. Zerstört ihre Steine. Verbrennt ihre heiligen Bäume. Macht ihre Götterbilder kaputt. Löscht ihre Namen von diesen Orten. Vierter, ihr sollt Jahwe, eurem Gott, nicht so dienen wie diese Völker. Fünfter, Jahwe, euer Gott, wird einen Ort wählen. Er wird ihn aus allen euren Gruppen wählen. Dort wird sein Name sein. Nur dorthin sollt ihr gehen. Sechster, dorthin sollt ihr eure Opfer bringen. Bringt euren Zehnten und besondere Gaben. Bringt eure Versprechen und freiwilligen Gaben. Bringt die ersten Tiere eurer Herden. Siebter, dort sollt ihr vor Jahwe, eurem Gott, zusammen essen. Seid fröhlich mit euren Familien. Freut euch über alles, was ihr habt. Jahwe, euer Gott, hat es euch gegeben. Achter, ihr sollt dann nicht tun, was jeder will. So machen wir es jetzt hier. Neunter, ihr habt noch keine Ruhe. Ihr habt das Land noch nicht. Jahwe, euer Gott, will es euch geben. Zehnter, ihr werdet über den Jordan gehen. Ihr werdet in dem Land wohnen. Jahwe, euer Gott, gibt es euch. Er wird euch Ruhe vor Feinden geben. Dann wohnt ihr sicher. Elfter, Jahwe, euer Gott, wird einen Ort wählen. Dort wird sein Name sein. Das ist der einzige Ort für eure Gaben. Bringt dorthin eure Opfer und euren Zehnten. Bringt eure besonderen Gaben und eure besten Versprechen. Zwölfter, seid fröhlich vor Jahwe, eurem Gott. Ihr, eure Söhne und Töchter. Eure Diener und Dienerinnen. Auch die Leviten, die bei euch wohnen. Sie haben kein eigenes Land bei euch. Dreizehnter, passt auf, bringt eure Opfer nicht überall. Vierzehnter, Jahwe wird einen Ort in einer eurer Gruppen wählen. Nur dort sollt ihr eure Opfer bringen. Dort sollt ihr alles tun, was ich euch sage. Fünfzehnter, ihr dürft in euren Orten Tiere schlachten. Esst Fleisch, so viel ihr wollt. Jahwe, euer Gott, gibt es euch reichlich. Jeder darf davon essen, rein oder unrein. Es ist wie Gazellen- oder Hirschfleisch. Sechzehnter, aber das Blut dürft ihr nicht essen. Ihr müsst es auf die Erde gießen wie Wasser. Siebzehnter, ihr dürft in euren Orten nicht essen, euren Zehnten von Getreide, Wein oder Öl. Auch nicht die ersten Tiere eurer Herden. Auch nicht eure Versprechen oder freiwilligen Gaben. Auch keine besonderen Gaben. Achtzehnter, nur vor Jahwe, eurem Gott, könnt ihr es essen. An dem Ort, den Jahwe wählt. Ihr, eure Söhne und Töchter. Eure Diener und Dienerinnen. Und die Leviten, die bei euch wohnen. Seid fröhlich vor Jahwe über alles, was ihr habt. Neunzehnter, vergesst die Leviten nicht. Tut das, solange ihr in eurem Land lebt. Zwanzigster, Jahwe, euer Gott, wird euer Land größer machen. Er hat es versprochen. Wenn ihr dann sagt, ich will Fleisch essen, dann esst Fleisch, so viel ihr wollt. 21. Wenn der Ort, den Jahwe wählt, zu weit weg ist. Dann schlachtet Rinder und Schafe. Jahwe hat sie euch gegeben. Esst davon in eurem Ort, so viel ihr wollt. Macht es, wie ich es euch gesagt habe. 22. Ist es wie Gazellen- und Hirschfleisch. Jeder darf davon essen, rein oder unrein. 23. Seid sicher, esst kein Blut. Denn das Blut ist das Leben. Ihr sollt nicht das Leben mit dem Fleisch essen. 24. Ihr dürft es nicht essen. Ihr müsst es auf die Erde gießen wie Wasser. 25. Esst es nicht. Dann geht es euch und euren Kindern gut. Tut, was Jahwe richtig findet. 26. Eure heiligen Gaben und eure Versprechen. Bringt sie zu dem Ort, den Jahwe wählt. 27. Bereitet eure Opfer auf dem Altar Jahwes vor. das Fleisch und das Blut. Gießt das Blut eurer anderen Opfer auf den Altar. Das Fleisch dürft ihr essen. 28. Haltet alle diese Befehle, die ich euch gebe. Dann geht es euch und euren Kindern immer gut. Tut, was Jahwe, euer Gott, gut und richtig findet. 29. Jahwe, euer Gott, wird die Völker vor euch vertreiben. Ihr werdet sie vertreiben. Dann werdet ihr in ihrem Land wohnen. 30. Passt auf, dass ihr nicht so werdet wie sie. Nachdem sie weg sind. Fragt nicht nach ihren Göttern. Fragt nicht, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient? Ich will es auch so machen. 31. Ihr sollt Jahwe, eurem Gott, nicht so dienen. Sie haben ihren Göttern Dinge getan, die Jahwe hasst. Sie verbrennen sogar ihre Söhne und Töchter für ihre Götter.